Hauptmann, lassen Sie wenigstens das Kind. Er ist immer hier auf dem Viehmarkt. Jetzt ist aber Schluss mit der Rumhüterei. Und wenn Sie nur einmal daneben schießen, können Sie sich gleich dazu stellen.